Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 140. Mensch, wir haben heute so viel interessante Themen eigentlich, ja. Es sind genau zwei. Aber die haben es in sich, ja. Und der Titel der Folge ist Neue Stars. Und das kommt daher, weil es auch hier jetzt gleich zwei neue Stars am Android-Himmel gibt. Zunächst mal eine Personalie von Google, die uns aber alle dann doch direkt betrifft und auch verwundert hat viele. Ja, Andrew Rubin verlässt eben nicht Google, aber verlässt den Android-Bereich. Ja, ich habe das auch schon gelesen. Andrew Rubin verlässt Google, ist Humbug. Ja. Andy Rubin hat die Leitung von dem Android-Team abgegeben an Sundar Pichai. Und der Mann ist niemand anderes als der Verantwortliche für Chrome OS und dem Chrome-Browser und Apps. Ja. Und dieser Mann übernimmt jetzt zusätzlich zu dem Ganzen auch noch Android. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie da die Gerüchte hochgekocht sind. Könnt ihr euch noch an den Android erinnern, an den kleinen Androiden, der am Eingang vom Chrome OS-Team, ja, abfotografiert wurde? Das ging ja da rum ohne Ende in der Android-Szene. Ein verchromter Android-Roboter. Ja. Und das hat damals schon Spekulationen ausgelöst, die aber dann gleich wieder dementiert wurden. Ja. Und nun dieser Wechsel, dieser mysteriöse Wechsel, da ist dann doch wieder mal ein Fragezeichen aufgetaucht. Was bedeutet das? Wird jetzt Android und Chrome OS zusammengeführt? Da haben die Gerüchte natürlich sich wieder überschlagen. Zunächst mal hat allerdings Andy Rubin dann auch nochmal klargestellt, dass er zurückgetreten ist. Und wenn das nicht nur wieder so ein, naja, sagen wir mal, Firmenkauderwelsch ist, wo heißt, er ist zurückgetreten, heißt, er wurde abgesetzt, ja, das glaube ich in dem Fall allerdings nicht, dann heißt es, dass Rubin, wie er selbst gesagt hat, eben ein Unternehmer ist und er sich praktisch neue Herausforderungen sucht. Und das könnte man zumindest mal so verstehen, denn Android ist keine Herausforderung mehr. Android läuft, Android brummt, ja, auf jeden Fall. Nur, das ist dann eben für einen Unternehmer keine Herausforderung mehr. Ja, und dieser seltsame Satz von Larry Page, dass eben auch er erwartet more Moonshots, please. Ja, das bedeutet vermutlich einfach, Android war auch im Prinzip ein Moonshot, ja, also bei uns wird man sagen, so ein Schuss ins Blaue, ja. Und der hat dann auf einmal was gebracht. Die Chancen waren ja relativ gering damals, dass Android wirklich erfolgreich wird. Nicht nur die Fachpresse hat da gelächelt. Ja, und niemand hätte gedacht, dass Android innerhalb so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit bekommt und den Markt quasi übernimmt. Ja, und deswegen darf man es nicht vergessen, dass hier in diesem Zusammenhang Moonshot eben bedeutet ein ambitioniertes Projekt, das vielleicht unwahrscheinlich ist, aber vielleicht in Zukunft dann hier für großen Aufruhr sorgen wird. Ja, das könnte beispielsweise, um jetzt bei den Spekulationen nochmal so ein bisschen zu bleiben, ja, könnte beispielsweise heißen, dass Andy Rubin sich vielleicht am Glass-Projekt beteiligt, Google Glass ist. Das wiederum glauben Insider nicht, denn auch Google Glasses ist ja ein Projekt, das schon auf den Weg gebracht ist, sozusagen. Ja. Und man denkt eher an Sachen, die eben jetzt noch nicht wirklich spruchreif sind. Das könnte zum Beispiel das selbstfahrende Auto sein oder vielleicht etwas, von dem wir noch überhaupt gar nichts wissen bei Google, an dem Andy Rubin sich dann da vergehen wird dran. Ja, aber was wird jetzt mit Android? Chrome-Troid oder Androm? Ja, was wird draus werden? Oder wird es einfach jetzt nichts ändern mit dem Einschreiten von Sundar Pichai? Das ist natürlich eine Sache, die wird sich erst zeigen noch, ja, in den nächsten Monaten, wenn wir mehr wahre Informationen kriegen und nicht nur eben Gerüchte aus allen möglichen Quellen, ja. Die einen sehen schon Android als der Verlierer, die anderen sagen, Chrome ist der Verlierer, ja. Dabei ist ja noch nicht mal sicher, ob überhaupt irgendwas von der Strategie großartig geändert wird, nur weil der Mann jetzt das eben auch nimmt. Im Prinzip könnte das auch einfach darauf hindeuten, dass Android so stark etabliert ist, dass Google sagt, okay, hier müssen wir nicht mehr jetzt unsere ganzen Genies darauf konzentrieren, dass Android weiterhin erfolgreicher wird. Dies ist schon erfolgreich. Das können wir quasi einem anvertrauen, der Erfahrung hat mit Projekten auf lange Zeit zu, ja, sagen wir mal, zu betreiben. Ja, denn Android braucht jetzt eine Pflege, aber der ursprüngliche Hype, sage ich mal, ja, das Pushen in Richtung Android, da braucht man jetzt nicht mehr Manpower dafür, da braucht man nicht mehr Leute, die daran arbeiten, eben Android erfolgreich zu machen, weil Android schon erfolgreich ist. Ja. Also das könnte zum Beispiel das sein und deswegen muss sich da nicht unbedingt ja was ändern. Auf jeden Fall werden die Leute bestimmt jetzt noch gespannter sein auf die Google I.O. 2013, was da gesagt wird. Und das wird eine fantastische Google I.O. werden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, was hier alles an Diskussionsbedarf auch besteht. Beispielsweise mit dem Google Reader, da habe ich in der Rios Wochensicht ja schon drüber gesprochen. Da ist sicherlich viel Diskussion angebracht. Dann eben jetzt dieser Android-Wechsel, Andy Rubin und Sundar Pichai, was es damit auf sich hat. Und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Und natürlich, klar, wir werden auch erwarten, dass auf der Google I.O. vielleicht etwas von dem X-Phone noch gesagt wird. Ja. Dann das Motorola. Telefon, dass da auch gerüchteweise da, ja, sagen wir mal, der neue Star sein wird. Aber ich komme da später noch mal kurz drauf. Also dieser Rücktritt von Andy Rubin kommt ziemlich überraschend. Ja, die Tech-Welt wurde also da auf dem richtig kalt erwischt. Ja, und das gab da natürlich, klar, ziemliche Wellen. Ja. Und fast so viel Wellen wie dieser Wechsel. Oder vielleicht sogar noch mehr. Das wird sich dann in Zukunft auch erst zeigen, was das für Auswirkungen haben wird. Die Präsentation von dem Samsung Galaxy S4, dem neuen Flaggschiff von Samsung. Ja. Und da sind auch. Also da habe ich einiges dazu zu sagen. Ich habe es ja schon angedroht, ja. Bleiben wir zunächst mal bei den schnöden technischen Werten. Ja. Da ist ein 5-Zoll-Display, Super AMOLED, 1920x1080 Pixel Auflösung, also 1080p, 441 ppi Display. Dann ein 1,6 GHz 8-Core-Prozessor, Octa-Core, ja. Dann 130 Gramm, 2600 mAh Akku, wird mit Android 4.2.2 Jelly Bean OS ausgeliefert. Ja. Ha, viel Chiller, frisst das. Dann 13-Megapixel-Kamera, ja. Und eine 2-Megapixel-Front-Facing-Kamera. HSPA Plus. LTE, ja, ist mit dabei natürlich, dürfte auf jeden Fall wieder ein Plus sein für den Markus. Dann wird es das Ganze in Black Mist und White Frost erstmal geben. Die Abmessungen sind trotzdem 5 Zoll recht okay, denn es wurde viel über diesen Rand am Telefon gemacht. Der ist jetzt etwas kleiner und somit kommt man dann eben trotzdem noch mit 136 mm Höhe und knapp 70 mm Breite weg und sehr erfreulich nur 7,9 mm dick. Ja. Sieht jetzt richtig elegant aus, ja, von der Seite, weil von vorne sieht es fast identisch aus mit dem Samsung Galaxy S3. Da mag mancher etwas enttäuscht sein, die sich vielleicht was ganz Neues erwartet haben. Ja, aber auf der anderen Seite durch eben das Verkleinerung vom Rand, sobald das Handy an ist, hat man dann schon wieder ein ganz anderes Gefühl beim Benutzen des Telefons. Ein Highlight auf jeden Fall der Octa-Core und das wurde immer wieder falsch in der Presse dargestellt, weil einfach nur noch von den amerikanischen Medien abgeschrieben wird. Bei uns wird das Telefon mit dem 8-Kern-Prozessor kommen, mit dem Octa-Core und nicht mit dem Quad-Core, der wird in den USA kommen. Das ist momentan der offizielle Stand. Warum? Klar, produktionsbedingt, da ist Samsung damit nicht alleine und auch hat es was mit den Netzen zu tun in den USA, ob man es glaubt oder nicht. Und bei uns wird dieses Telefon, dieses Samsung Galaxy S4 mit einem 8-Kern-Prozessor ausgeliefert werden, wenn sich da nicht noch dramatisch was ändert. Und damit ist es das erste Gerät mit einem 8-Kern-Prozessor. Und damit ist es natürlich schon mal gleich außer Konkurrenz, was die Leistungsdaten betrifft. Ja, außer Konkurrenz definitiv. Auch was Batteriekapazität betrifft, auch was das Display betrifft. Wobei da kann man natürlich noch unterschiedlicher Meinung sein, ja, weil es ist ja ein super AMOLED-Screen und ich selbst habe ja auch Diskussionen angestoßen, ob denn ein AMOLED überhaupt besser ist als ein LCD-Display. Muss man gucken, wie die das mit den Farben jetzt gelöst haben. Ja, also so ein Falschfarben-Display sagt mir eigentlich nicht zu. Aber dennoch ist das Display mit der Auflösung natürlich sehr, sehr gut. Das kann man definitiv sagen. Die 13-Megapixel-Kamera dürfte jeden freuen, der ernsthaft Schnappschüsse in einigermaßen guter Qualität erwartet. Ja, ich kann da die Kritik auch nicht ganz verstehen an der Zahl der Pixel. So, wenn diese Pixelzahl auch gut ausgenutzt wird, ja, dann ist das ja auch schön. Warum denn nicht? Ja, wenn man natürlich ein ganz billiger CCD Chip da benutzt, ja, und dann eben die 13 Megapixel hier möglicherweise sogar noch mit Software interpoliert, da ist dann natürlich nichts mehr zu wollen, klar. Aber wenn es eine echte 13-Megapixel-Kamera ist, und das ist es, dann kann man mal gespannt sein auf die Bilder, die da dann präsentiert werden, gezeigt werden, ja. Mittlerweile übrigens, um auch hier eins anzusprechen mit dem HTC One, ja. Das HTC One war, sagen wir mal, bis zur Ankündigung des Samsung Galaxy S4 das Gerät mit den besten Leistungsdaten. Ja, jetzt ist es eben mal das Samsung Galaxy S4, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ja, das ist nun mal so. Ja. Da können sich jetzt einige auf den Kopf stellen und schreien. Die Fakten sprechen für sich. Ja. Und das kann man sich dann schönreden oder nicht, aber es ist nun mal so. Dass eben da das HTC One mit dem diesem komischen 4-Megapixel Ultrapixel Kamerasystem da also dass man da ganz klar sagen muss, ja, das was man bisher gesehen hat an Bildern von dem HTC One ist ordentlich, aber man sieht eben, dass es ich möchte nicht sagen, das ist nicht der richtige Weg, aber die Kamera ist nicht zeitgemäß. Ja, ganz klar. Das mit der Ultrapixel ist eine gute Idee und es ist phänomenal, wie gut die Bilder für eine 4-Megapixel-Kamera ist. Aber sie kommt eben nicht dran an eine Kamera, die mit einem einigermaßen guten CCD-Chip ausgerüstet ist und da dann eben 8 Megapixel oder eben wie dieses Gerät eben 13 Megapixel hat. Da muss man sich einfach den Sachen stellen. Ja. Die man da eben hat, wenn man zum Beispiel in das Bild reinzoomt, dann nützt auch kein Ultrapixel mehr, dann ist es vorbei. Ja, und das ist eben genau das Problem. Also, Samsung hat hier von den Leistungsdaten die Nase vorn. von der Software, ja, da gehen natürlich die Meinungen auseinander, während man bei den technischen Daten klar sagen kann, ja, das ist das bessere Telefon, das ist das bessere Gerät, kann man das bei der Software ebenso nicht machen. Wenn man eben HTC Sense mag und TouchWiz hasst, dann ist die Frage, ob eben das eine gute Idee ist, jetzt das Samsung Galaxy S4 trotzdem besseren Leistungsdaten im HTC One vorzuziehen. Ja. Es ist jede Menge Bloatware drauf auf dem Samsung Galaxy. Das ist man von Samsung gewohnt. TouchWiz ist auch nicht jedermanns Sache. Allerdings bei den Verkaufszahlen muss man auch ganz klar sagen, sind die Konsumenten an TouchWiz wesentlich mehr gewöhnt als an Sense. Ja, also die Verkaufszahlen sind da so weit auseinander. Das ist irgendwie schon kein Vergleich mehr. Ja. Ich finde beide hässlich, ja. Wobei Sense geht bei mir, wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr den Podcast schon länger fällt, Sense geht bei mir überhaupt nicht, ja, gar nicht. Das geht schon mal gar nicht. TouchWiz habe ich am Galaxy Tab immer noch drauf. Es ist zumindest mal nicht so schlimm bisher gewesen, dass ich das Handy geroutet habe, das Tablet geroutet habe, deswegen nur um dieses TouchWiz wegzukriegen. Es ist aber nicht das, was mir Spaß macht. Ja, Spaß macht mir eben das Vanilla Android. Das, was am Nexus eben benutzt wird, die originale Android-Oberfläche. Und ja, von daher bin ich eigentlich beiden gegenüber sehr skeptisch. Ja. Die Funktionen, die eben bei dem Samsung Galaxy eingebaut sind in der Software direkt, die Verbesserungen sind allerdings beachtlich. Auch HTC macht das ja. Die Kamera-App beispielsweise bei dem Samsung Galaxy ermöglicht jetzt die gleichzeitige Aufnahme von der vorderen Kamera und der hinteren Kamera. Ja, das bedeutet also zum Beispiel, dass der Fotograf sich in das Bild direkt reinsetzen kann. Da gibt es sogar eine spezielle Funktion, wo man dann sein eigenes, sagen wir mal, Porträt dann verschieben kann, an eine andere Stelle, Größe verändern, so dass quasi der Fotograf mit drauf ist auf dem Bild, ja, eingeblendet. Bei Videos ist das auch recht interessant. Und da höre ich dann wieder Leute, die sagen, ach, so ein Blödsinn, das braucht man doch nicht. Ja klar, man braucht überhaupt nichts. Ja, ein Telefon für, was weiß ich, 20 Euro genügt, da kann man damit telefonieren. Ja, aber sonst eben nichts machen. Ne? Und viele Funktionen, von denen man vorher gesagt hat, das braucht man nicht, das macht man heute eben so. Ich habe immer wieder gehört, dass Internet unterwegs, mobiles Internet, das braucht man nicht. Ich habe ja Internet zu Hause. Ja, das habe ich schon so oft gehört. Ja, jetzt haben wir die Smartphones in der neuen Generation. Jetzt ist es auf einmal ganz normal. Und genau so geht's halt auch mit anderen Funktionen. Ich finde es jedenfalls toll und das sind eben die Leute gefragt, sich da auch mal vorstellen, was man denn noch damit machen kann, außer das, was zum Beispiel Samsung eben der Werbung zeigt. Ja, schön, dass der Fotograf mit drin ist auf dem Bild, toll. Aber die Leute sollen doch einfach mal anfangen zu denken, weiter als sie das Handy werfen können. Ja, vielleicht kommen sie dann auch auf die Idee, dass zum Beispiel Programme, Dashcam-Programme sehr interessant sein können. Ja, bisher, wenn man zum Beispiel im Auto als Beweiskamera hier vorne eine Dashcam drin hat, dass die eben nach vorne gerichtet ist und jetzt hätte man zum Beispiel auch die Möglichkeit, quasi durch die Scheiben hinten beide Kamera zu aktivieren, das heißt nach vorne und nach hinten gleichzeitig aufzunehmen. Aber okay, das wäre eine Möglichkeit, was eben da zu machen ist, was man eben machen kann mit dieser neuen Funktion. Und genauso geht es dann eben mit den anderen kleineren Verbesserungen oder Funktionen, die eben da das Samsung Galaxy S4 mitbringt. Auch noch was Interessantes, ja. Also Samsung pusht ja dieses Chat-On wirklich sehr, sehr stark und ich kann es nicht ignorieren, ohne wieder mal eine Notiz an Google loszuwerden. Macht endlich was mit G-Talk und dem Messenger, sonst ist der Zug abgefahren, ja. Das meistgekaufte Android-Phone hat Chat-On serienmäßig drauf installiert. Und wenn dann Google Talk und Messenger nicht bald mal was machen, dann wird es nichts mehr. Ja. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist für Android und Google, hier die Messenger- und GTalk-Geschichten abzugeben an Firmen wie eben WhatsApp oder eben anderen Firmen wie Samsung mit dem Chat on. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine wirklich gute Idee ist. Gut, also auf jeden Fall hat Samsung sich hier wieder selbst übertroffen mit dem Galaxy S4. Eine andere Funktion, die man bei der Konkurrenz zum Beispiel vergeblich sucht, ist sowas wie das AirView, heißt es, glaube ich. Und zwar kann man damit in der Luft bereits, also ohne dass man das Display berührt, bereits Aktionen ausführen, zum Beispiel scrollen etc. Und somit ist es dann möglich, dass zum Beispiel dass ein berührungsloses Benutzen des Telefons ermöglicht wird und wenn man dann richtig drauf tippt, dass dann zum Beispiel eine andere Funktion ausgeführt wird, wie wenn man nur über den Bildschirm drüber fliegt mit dem Finger. Ja. Das ist eine Sache, die ich für die Zukunft noch sehr interessant für die Zukunft sehr interessant halte. Ja. Dann klar, auf jeden Fall natürlich die Eye-Tracking-Funktion. Ja, das ist ein Feature, wo ich sagen muss, das könnte sogar ein Killer-Feature sein für dieses Telefon. Ja, es kommt darauf an, wie das dann in der Praxis aussieht. So, also ein paar Tech-Journalisten hat es ja noch keiner so wirklich benutzt. Und die fertige Software ist es ja auch noch nicht. Das wird noch etliches entwickelt. Ja, es dauert ja noch ein bisschen, bis es dann letztendlich ausgeliefert wird. Läuft also so ab, zum Beispiel, wenn man liest und kommt mit den Augen auf den unteren Bildschirmbereich, dann scrollt das Gerät automatisch hoch, ja, bis man wieder weiter unten kommt, dann scrollt es wieder hoch und so weiter und so weiter. Das wird allerdings auch in Verbindung mit den Sensoren, mit den Bewegungssensoren gemacht, ja, so dass das Telefon durchaus erkennt, ob man hier jetzt aktiv was liest oder ob man hier nur rumplinzelt oder so. Das Smart Scroll wird also dann schon verbunden mit diesem Eye-Tracking sein. Ja. Das sind unendlich viele Möglichkeiten wieder damit verbunden. Wie das letztendlich dann aussehen wird, das kommt wiederum auf die Apps an, die das unterstützen, beziehungsweise Software und die Umsetzung, die letztendlich dann das Samsung Galaxy S4 hat. Nur, ich bin ganz ehrlich, bisher war eigentlich die Umsetzung relativ gelungen. Das heißt, was versprochen wurde, wurde eigentlich auch ordentlich zumindest mal ausgeführt. Ja. Dann haben wir noch das Samsung Watch On. Das wird auch gern vergessen in den Medien. Das ist also so ein System, um mit der Infrarotfernbedienung, ja, ihr habt richtig gehört, in dem Samsung Galaxy S4 ist auch eine Infrarotfernbedienung mit drin. Damit kann man dann eben TV-Set-Top-Boxen, DVD-Player und so weiter steuern. Und da wird auch ein EPG drin sein, hoffentlich auch für Europa. Und damit ist auch diese Funktion für normale Konsumenten äußerst interessant, wenn sie mit ihrem Gerät dann mit ihrem Samsung Galaxy S4 auch weitere Geräte bedienen können. Ja. Gut, das S-Voice, da braucht man nichts drüber zu sagen, das ist einfach nur eine schnöde Kopie von einem Google Voice, aber Samsung hat es halt hier auch wieder in Szene gesetzt damit. Es sind noch viel mehr Sachen, die da reinspielen, Softwareverbesserungen beispielsweise. Und ja, dann ist eben auch dieses Chat-On damit drin, das hier in der Präsentation dann deutlich hervorgehoben wurde. Und da, ja, wie gesagt, Warnung an Google mal. Ne? Ja, und damit war die Vorstellung von dem Samsung Galaxy S4 auch mit der teilweise recht peinlichen Show, Präsentation auf der Bühne, war das dann trotzdem gut gelungen. Übrigens, SwiftKey 4, mit der zusätzlichen Swipe-Funktion, ja, das wird standardmäßig auf dem Samsung Galaxy S4 installiert sein. Also auch da wieder eine Top-Tastatur mit drauf auf dem Gerät und das ist auch ein Pluspunkt. Soweit zu den positiven Sachen. Es gab allerdings auch ein paar negative Dinge zu berichten bei der Samsung-Präsentation. Und es gab ja in den letzten Wochen Bedenken seitens Googles, wie jetzt hier die Präsentation von Android oder ich sag mal die das, der Stand von Android gegenüber den Hardware-Herstellern ist. Ja. Und ich denke, die Samsung-Präsentation hat eins gezeigt. Android hat ein Statusproblem. Wenn eine Firma wie Samsung, der mit Abstand größte Anbieter von Android-Phones, mit Abstand die meisten Geräte verkauft, und dann in der offiziellen Präsentation nicht einmal Android erwähnt, noch nicht einmal sagt, dass dort Android drauf ist, sondern nur von der Samsung Experience spricht, dann wird's wirklich Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, und eventuell nach Lösungen zu schauen. Ja. Diese Lösung könnte übrigens auch das Motorola X-Phone sein, ja. Es wird nicht mit der Galaxy-Reihe gleichgesetzt werden, aber möglicherweise wird das Motorola X-Phone eine Linie werden, ein Bereich an Geräten, das eben abgespaltet separat nochmal für die unterschiedlichsten Sachen, ja, was anbietet. Die Nexus-Reihe ist ja mehr oder minder für Entwickler. Ja. Und vielleicht kommt da so diese X-Phone-Reihe ganz gut, dass eben hier Android weiter in den Vordergrund rückt. Ja. Ein Patentrezept gibt es da natürlich nicht, aber die Hoffnung ruht natürlich jetzt auf diesem Motorola X-Phone für die Leute, die besorgt sind, warum eine Firma eben wie Samsung nicht erwähnt, dass Android auf ihren Geräten läuft, zumindest nicht in dieser Präsentation. Zwar war der Samsung-Chef schnell bei der Sache und hat natürlich gesagt, dass eine wunderbare Partnerschaft existiert zwischen Samsung und Google und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber dann macht man keine solche Präsentation. Ja, da muss man stolz sagen, mit dem neuen Android 4.2.2, ja, und nicht hier anfangen mit Samsung Experience und Android nicht erwähnen. Das macht skeptisch. Von daher wünschen sich natürlich viele, dass Telefone wie eben zum Beispiel von HTC und so weiter nach vorne kommen, ein bisschen weiter in den Vordergrund rücken. Das wird beim HTC One nicht passieren, aus, schon allein aus dem einfachen Grund, das habe ich ja letzte Woche auch berichtet, dass weil HTC gar nicht genug Telefone herstellen kann, um Samsung auch nur im Ansatz das Wasser zu reichen beim Samsung Galaxy S4. Also in der Zeit, wo HTC selbst gesagt hat, dass maximal 1,2 Millionen Telefone produziert werden können, plant Samsung bereits die 10 Millionen Marke zu knacken mit dem Samsung Galaxy S4. Und eigentlich sind die Experten recht zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Ja, und dann muss man sich natürlich schon fragen, wer soll es denn sonst machen? Da sind wir dann eben wieder bei Motorola. Ja, die eigene Firma quasi von Google, wenn man jetzt so will, der eigene Hardwarehersteller von Google. Google hat zwar in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass sie keine Konkurrenz machen wollen in dem Sinne, aber ich sag mal, die Karten werden ja dauernd neu gemischt. Also das HTC One kann hier Android nicht retten und sind auch nicht besser. Ja. Die reden auch nur von ihrem Sense. Ja. Zwar haben sie auf ihrer Webseite wenigstens mal ein bisschen größer erwähnt, ja, mit dem neuen Android, bla bla bla bla, ist schon mal ein Vorteil, aber so richtig Android begeistert sind die Jungs dort auch nicht, ja. Die würden für ihren Sense auch, wenn jetzt zum Beispiel Google sagen würde, nein, kein Sense mehr, ja, dann würden die sagen, okay, dann nehmen wir ein anderes System. Sense ist wichtiger als Android für HTC. Ja, genauso wie die Samsung Experience, ja, dieses komische TouchWiz, eben wichtiger als Android ist für Samsung. Und da ist eben jetzt ein großes Problem aufgetaucht. Das ist eben eine große Kritik hier an Samsung, was sie sich erlaubt haben, ja, aus Sicht von Android bei dieser Präsentation. Die Präsentation an sich war auch, naja, Also zumindest mal für technikversierte Leute war diese Präsentation teilweise recht befremdend. Ja, also ich fand es teilweise auch peinlich, ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Werbung für den Massenmarkt gut angesetzt war. Also der Massenmarkt wird sicherlich da begeistert sein und nichts anderes spricht Samsung an. Ja. Ich bin gespannt, was sonst noch hier passiert mit dem Samsung Galaxy S4, wenn das erstmal draußen ist. Und dann eben hier die echten Möglichkeiten dann ausgeschöpft werden können und nicht nur das, was eben hier in der Präsentation gezeigt wurde. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das noch kurz ansprechen sollte. Aber ich mach's mal. Die zunehmende Feindschaft in der Android-Community ist extrem bedenklich. Also wenn man denkt, dass es cool ist, wenn man jetzt Samsung basht, ja, oder hier Fanboy-Kämpfe ausführt, Firma X gegen Firma Y und beide Android, das ist nicht gerade förderlich für Android. Und ich sage auch ganz klar, der Erfolg von Android wird an dem Erfolg vom Samsung Galaxy S4 gemessen. Das schmeckt mir nicht, das schmeckt bestimmt auch Google nicht. Aber wenn wir mit solchen, sag ich mal, Aktionen, ja, gegen Samsung wirklich was bewirken würden, dann wäre das schlecht für Android. Im Moment jedenfalls, solange es da noch keine Lösung gibt, solange es da noch in der Öffentlichkeit kein Verständnis in den Medien auch dafür gibt, dass Samsung nicht Android ist, ja, sondern Android ist Android. Aber für die Presse ist momentan Samsung Android. Und wenn das Samsung Galaxy S4, ja, sich in den ersten paar Monaten nicht 10 Millionen Mal verkauft, dann heißt es, Android ist auf dem absteigenden Ast. Das kann ich euch versichern. Ich glaube nicht, dass das der Android-Community insgesamt gut tut, denn die Entwickler, die meisten kommen nur deswegen momentan zu Android, zähneknirschend, weil dort nämlich, weil mittlerweile die Presse auch schreibt, ja, in Android liegt die Zukunft. Android kriegt plus plus plus und Apple kriegt minus minus minus, ja, und zumindest auf dem Gesamtmarkt verteilt gesehen. Und die warten nur drauf, die warten nur drauf, ja, bis es dann heißt, na, Android ist jetzt aber an seinem Zenit angelangt, das hat man gesehen, Samsung Galaxy S4 verkauft sich nicht mehr so gut, wupp, zack. Dann freuen die sich besonders stark und es wird auch den Entwicklerstrom stoppen, ja, der da mit reinkommt. Ja, es tut mir leid, es ist nun mal so, Android ist nicht das beliebteste System bei den Entwicklern. Die Entwickler, viele programmieren für Android, weil sie es müssen. Ja, weil ihr Geschäftsmodell eben sagt, hier, dieser Markt wächst, der muss bedient werden. Und nicht etwa, weil sie sagen, ja, wir lieben Android. Das machen nur wenige Entwickler. Das muss man sich also auch mal vor Augen führen. Diesen Grabenkämpfe in der Android-Community bringt überhaupt nichts. Und ob jetzt das eine oder das andere Android-Phone das Beste ist, ich hab mir überlegt, ob ich hier jetzt mal so richtig dagegen schießen soll, weil es wurden teilweise Argumente genannt in der Community, wo man sich die Fußnägel aufrollen, ja, wo sich überhaupt nicht Stimmen, Fakten verdreht werden, ja, und dann persönliche Präferenzen reinfließen, ja. Aber ich hab das jetzt bewusst, soweit es geht, vermieden, ja, und konzentriere mich eben darauf, euch zu vermitteln, dass es nicht gut ist, wenn im Android-Lager untereinander schon diese Grabenkämpfe passieren, weil ihr kennt ja das System, ne? Teile und herrsche. Gut, was gab's noch außer diesen beiden Sachen? Ein paar News. Die Gerüchteküche brodelt beispielsweise wieder, und zwar an neuen Dienst, den Google anbieten soll, angeblich Google Play News. Als Konkurrenzprodukt, ja, damit sollen dann so News-Magazine beispielsweise verkauft werden über diesen Google Play Store, wird also so im Bereich eben dann Bücher etc. gehen oder eben so interaktive News-Editionen, ja. Und damit so eine Erweiterung quasi im Google Play Store sein. Ja. Wann und ob das dann bei uns kommt, das wisst ihr ja wie immer, steht in den Google-Sternen, das kann man nicht sagen. Kommt auch auf unsere Verlage an, vermutlich. Und ja, das wird dann wohl auf dem Weg zu regeln sein. Aber die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Es ist auch sehr witzig, nachdem eben das Leistungsschutzrecht auf dem Markt oder angekommen ist, ja. Wenn auch in einer recht grotesken Form, eigentlich nur noch interessant für Anwälte, aber dass jetzt eben das Google Play News gemacht wird, wobei das darf man nicht falsch verstehen, das hat nichts mit Google News zu tun, sondern das ist einfach für Newsmagazine, elektronische Newsmagazine zu verkaufen, ähnlich wie eben dieses die Playbooks eben, ja, für die E-Books. Inwiefern sich das dann allerdings wieder von Magazines unterscheidet, das weiß man nicht genau. Es ist ja auch im Moment ja nur ein Gerücht. Facebook umgeht mit der neuen App das Play Store Update und treibt damit natürlich ihre Android-Unterwanderung, sage ich mal, auf die Spitze. Ja. Also direkt aufs Handy. Es wird nicht angezeigt in dem Update-Mechanismus von dem Play Store. Und damit könnte Facebook mit dieser App gegen die Terms of Services, also gegen die AGB, verstoßen von Google. Gerade jetzt wurde ja auch noch was anderes hier bei dem Play Store entfernt. Das komme ich gleich noch dazu. Und da ist natürlich die Frage, wird Google das wagen, deswegen die Facebook-App zu verbannen? Ich glaube es nicht. Allerdings ist das schon ziemlich heftig, was Facebook da macht. Also ich finde, das ist hart an der Grenze zur Malware, ja. Wobei es natürlich keine Malware ist, die hier installiert wird, sondern eben, hoffe ich zumindest mal, sondern eben nur ein Update, das sich so tief da reinfrisst. Ich weiß nicht, ob das so richtig gut ist. Also wer die Facebook-App nutzt, dem sei gesagt, man kann die ganzen Funktionen auch sehr gut über die ganz schöne App, über die HTML5-Seite benutzen, über die HTML5-App, einfach auf m.facebook.com gehen und die ist eigentlich ganz gut. Ich wüsste eigentlich keinen Grund, warum man das machen sollte, die Facebook-App zu installieren. Aber, sag's auch gleich dazu, ich nutze Facebook eigentlich so gut wie gar nicht, also hab da auch keine Ansprüche dran. Von daher wird es sicherlich genug Gründe geben, die Facebook-App zu nutzen. Aber vorsichtig dann eben, man hat offenbar da nur noch also man hat zumindest mal keine Übersicht mehr in dem Update-Mechanismus von Google. Ja. Schon seltsam. iRig Recorder wird für Android jetzt veröffentlicht und das kommt vielleicht in diese Schublade, wo ich eben schon mal angesprochen habe, ja, dass die Entwickler halt Android-Apps veröffentlichen, weil sie eben müssen durch die Verkaufszahlen von Samsung und deswegen sehe ich das immer hier mit geteilter Meinung. Immer wenn eine App besonders lange iOS-only war und kommt dann zu Android, dann bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, ich mag eigentlich lieber so die Entwickler unterstützen, die Android auch nicht nur wegen des Geldes lieben. Ja. Auf jeden Fall ist die App recht gut. Die iRig ist da, mit dieser App ist es möglich, ein Mikrofon anzuschließen an das Handy und damit eben aufzunehmen in OGG-Format oder WAV-Format. Interessant, dass die Firma OGG-Format gewählt hat statt MP3. MP3 direkt aufnehmen ist nicht möglich. Vermutlich lizenzrechtliche Probleme. Und ja, die App ist als professionelle Soundaufzeichnung einzustufen, denke ich mal. Vor allem mit diesem Mikrofon eben. Da kann man schon super gute Sprachaufnahmen mitmachen. Ob es für mehr reicht, das weiß ich nicht, da ich die App selbst jetzt nicht ausprobiert habe. Aber ich denke, es ist trotzdem bemerkenswert und erwähnenswert, dass eben jetzt dieser iRig Recorder, der eben auf der Konkurrenzplattform doch ziemlich stark genutzt wird, dass der jetzt eben auch für Android erhältlich ist. Ist ja schon mal nicht schlecht, dass es so ist, ne? Sind wir auch mal über die Motive des Anbieters, warum das so lange gedauert hat, bis es auf Android kommt, sehen wir mal darüber weg. Hauptsache, es gibt's ja jetzt, ne? Also iRig Recorder ist jetzt für Android erhältlich im Play Store. So, jetzt muss ich da nur wieder noch mal ein bisschen austeilen, ja, und zwar an unsere liebe Apple Firma, ja, unsere liebe Apfelfirma. Ist ja schon eine ganze Zeit lang her, seit ich mich so mal richtig wieder geärgert habe, ja, weil Apple eigentlich schon bei mir irgendwie sowas von Irrelevanz hat. Ja, deswegen fand ich das auch nicht besonders interessant, hier jetzt da Apple nicht mehr zu erwähnen, weil es was interessiert mich Apple. Aber Phil Schiller hat sich jetzt massiv zum Affen gemacht. Also wenn man schon Affen über ein Konkurrenzprodukt hetzen will, dann sollte man sich vielleicht vorher mal informieren, dass ein Jahr alte OS ist natürlich Humbug. Das sollte er vielleicht erstmal checken, bevor er seine Daten auf oder sein Interview auf Gerüchte basieren lässt. Denn natürlich kommt es mit 4.2.2 Jelly Bean und nicht etwa ein System, das ein Jahr alt ist. Also Blödsinn. Dann der Spruch, ja. Wenn man ein Android-Gerät aus der Verkaufspackung herausnimmt, muss man sich bei 9 Accounts anmelden. Ja. Hat Phil Schiller überhaupt schon mal ein Android-Gerät in der Hand gehabt? Ich glaube, nein. Und so sieht es auch Android Central. Ja. Das sagt einem, dass eben Phil Schiller niemals ein Android-Handy benutzt hat. Ja. Wie sollte er das mal tun, bevor er solche Aussagen trifft? Ja. Denn ist natürlich Humbug, Google-Account und gut ist. Ja. Aber es ist schon interessant, dass selbst die Medien jetzt langsam mal anfangen zu überlegen, selbst die vorher immer so plus Android, pro Android, Entschuldigung, pro Apple geschrieben haben, ja, fangen jetzt langsam an, mal sich Gedanken darüber zu machen. Es wird auch mal Zeit. Und so ist also das Echo hier sehr, sehr negativ gegenüber diesem Interview, das Phil Schiller gegeben hat. Und das hat einiges an Sympathien gekostet wieder. Ich wollte es mal halt erwähnen, ja, weil das Android-Bashing ist bei Apple noch lange nicht vorbei. Die Android-Community kann sich im Moment zurücklehnen und kann das genießen, ja. Aber ich habe es ja vorher schon angesprochen, ne? Bei diesem Erfolg lauert eben die Gefahr in der Community offenbar. Da muss man einfach ein bisschen mehr Zusammenhalt fordern. Und das gilt auch für das nächste Thema, nämlich ein Thema, was auch wieder viele gespalten hat. Google ist ja sowieso die letzte Woche ganz schön auf Schuss gewesen. Erst der Reader, dann mit Andy Rubin, das fanden auch nicht alle toll. Und dann löscht Google auch noch Ad-Blocking-Apps, also wie zum Beispiel das Adblock Pro für Apps wohlgemerkt, ja, aus Google Play. Ganz klar, weil es gegen die AGB verstoßen, gegen die TOS, ja. Ich meine, man kann sich ja eigentlich vorstellen. Was hatten sich die Entwickler da gedacht? Ja. Es geht darum, dass eben diese Adblocker systemweit Werbung verhindern. Das heißt, man lädt eine App runter, die eben werbefinanziert ist. Das heißt, es wird Werbung eingeblendet. Dann lädt man Adblock Pro zum Beispiel, ja. Und dann verschwindet die Werbung aus den Apps. Das ist ein Angriff ein Eingriff in die Apps und es kann natürlich nicht von den Entwicklern toleriert werden. Also das untergräbt direkt ein Bezahlmodell von den Anbietern. Anders ist es natürlich bei Webseiten. Da sehe ich das ein bisschen anders da. Ja, da sehe ich das ein bisschen lockerer. Aber wenn man eine App programmiert und die direkt als Ad supported ausgibt und kostenlos verteilt, dann ist es wirklich Schmarotzertum, ja, wenn man dann so ein Tool benutzt, um die Werbung da zu löschen. Ja, bei den Apps wohlgemerkt. Das finde ich überhaupt nicht gut und das kann Google auch nicht dulden, denn sonst bricht das Geschäftsmodell von vielen App-Anbietern zusammen und es wäre auch für Android fatal. Das heißt ja sowieso immer, mit Android kann man nicht genug Geld verdienen, weil die Leute nicht genug zahlen. Jetzt wollen sich die Leute noch mal mehr die Werbung angucken. Ja, dann programmiert bald keiner mehr für Android. Ja. Also so ein bisschen was muss man ja schon in Kauf nehmen, wenn man eine App kostenlos installiert. Ja. Wenn der App-Entwickler sagt, okay, hier, meine App ist kostenlos, es gibt trotzdem keine Werbung, umso besser, ja, dann weiß er offenbar selbst, wie er das finanzieren kann, oder vielleicht will er es auch gar nicht finanzieren, wenn die App zum Beispiel privat programmiert ist. Das ist ja alles wunderbar gut. Nur wenn man ein Bezahlmodell hat, als Firma, und vertreibt dann das Programm, und dann ist es möglich, per Play Store, wo das eigene Programm drüber angeboten wird, etwas zu installieren, wo das Geschäftsmodell kaputt macht. Also das ist ja dann brauchen wir gar nicht mehr drüber zu sprechen. Das ist nicht gut. Und das sieht auch Google so. Und deswegen sind einige Adblocker-Apps eben rausgeflogen aus dem Market. Das bedeutet nicht, dass man die bei Android nicht mehr nutzen kann. Ja, wer das trotzdem nutzen will, dem sei hier natürlich die Möglichkeit gegeben, Apps per Sideload zu installieren. Das heißt also, man geht in die Settings, entfernt das Häkchen bei oder setzt das Häkchen, dass man eben auch Fremdsoftware installieren kann aus anderen Quellen, unknown sources, verify Apps, und dann kann man das trotzdem installieren, beispielsweise über die Website der entsprechenden Anbieter des Laden. Nur moralisch wird es dadurch nicht besser, dass man das machen kann. Man sollte es einfach nicht tun, ist meine Meinung, bei Apps. Im Web kann man das gerne machen, ja, weil da sind die Gegebenheiten etwas anders, weil man ja etwas ins Freie, ins offene Internet reinstellt. Und damit sollte man dann auch rechnen, dass es Adblocker in den Browsern gibt. Das ist ja schon bei einigen Browsern eine Grundfunktion. Also von daher ist es nicht direkt vergleichbar, weil es kein Produkt an sich ist. Eine Webseite kann zwar ein Produkt sein, aber in der Regel ist es nur eine Erweiterung von beispielsweise für die New York Times beispielsweise hat ihre Seite separat angeboten. Die New York Times, die Zeitung gibt's schon noch, ja, so ist es nicht. Und deswegen muss man das ganz klar sehen, dass das hier was anderes ist mit den Apps, weil das eben ein Produkt ist und dieses Produkt wird verändert durch diesen Adblocker und das Geschäftsmodell eben kaputt gemacht. Und das kann man eigentlich nicht gutheißen, wenn man haben möchte, dass weiterhin auch noch vernünftige Anwendungen für Android programmiert werden. So, eins noch wegen den Geschichten mit diesem Phil Schiller. Die sogenannte Android Experience, ja, sei ja so schlecht und iPhone so weit überlegen. Es scheint immer mehr Leute zu geben, die es schaffen, ein Android-Gerät zu bedienen. Ja. 750 Millionen Android-Geräte sind aktiviert, im Gegensatz zu den 400 Millionen iOS-Geräten. Also mittlerweile ist Android schon fast beim Doppelten angelangt. Ja. Das zeigt ganz klar, dass offenbar die Leute intelligenter sind, als Apple vielleicht vermutet. Ja. Wer weiß. Ich konnte mir den Seitenhieb hier nicht verkneifen. Und ich habe noch eins gefunden, auch nochmal. Ich sag's ja, ich teile gerne aus, wenn Apple so Mist labert. Ja, dann teile ich auch gerne mal wieder aus. Ja, kommt wieder meine Eingriffslust heraus. Ich habe einen schönen Beitrag gefunden. 6 Gründe, warum man ein Galaxy Note 8.0 einem iPad Mini vorziehen soll. Ich möchte darüber jetzt gar nicht großartig reden. Schaut euch mal den Artikel an. Da sind genug Vergleiche gezogen worden. Und naja, sieht ziemlich übel aus für das iPad Mini im Prinzip. Wie ist es auch anders so zu erwarten? Dann noch was für die Google Glasses Fans, die jetzt kaum sich beherrschen können und die Google Glasses jetzt endlich ausprobieren wollen. Ja, ich will's auch. Natürlich können Brillenträger auch die Google Glasses benutzen. Die Möglichkeit ist gegeben. Ich dachte eigentlich, das wäre schon länger klar. Offenbar hat es jetzt aber nochmal eine offizielle Bestätigung gebraucht. Und zwar ist es halt so, dass Brillenträger ja ein Problem hätten. Ja, diese Google-Brille kann man ja nicht zusätzlich schon über die andere Brille ziehen. Das wäre einfach zu übel. Und deswegen gibt es eine Google Glass-Version, in der man eben schon die Stärkegläser einsetzen lassen kann und eben dann doch benutzen kann mit dem Google Glasses. Ja, es funktioniert. Also keine Panik als Brillenträger. Auch ihr könnt die Google Brille, die Google Glasses benutzen, kein Thema. Ja, dann komme ich mal zu den Community-Geschichten. Da gab es eigentlich diesmal nur ein Thema, was ich denke, dass es hier wert ist zu erwähnen, und zwar über das Sony Xperia S. Da schreibt der Michel: Wie immer, wieder super Podcast, kann den Montag kaum erwarten. Oh, vielen Dank, höre ich immer gern. Nun habe ich mal eine Frage zu meinem Sony Xperia S. Wenn ich mich in meiner WLAN-Zone aufhalte, hält der Akku circa 1 bis 2 Tage. Bin ich aber außerhalb, drained es den Akku einfach nur leer. Könnt ihr mir da was empfehlen? Akku auswechseln oder zweiter Akku ist ja nicht möglich. Ja, Michel, das ist leider ein großes Problem. Also du hast natürlich im WLAN längere Akkuzeit, weil WLAN wesentlich weniger Akku verbraucht als beispielsweise UMTS und viel weniger als LTE für die Zukunft. Deswegen war auch bei mir immer die Diskussion über WLAN ausschalten, wenn man das Haus verlässt, einfach ging bei mir vorbei, zumal ja auch da Google Maps Funktionen gestrichen werden und Google Maps auch nicht mehr so genau funktioniert, wie wenn es WLAN angeschaltet ist, kann man nachlesen auch. WLAN verbraucht eben nicht ganz so viel Saft, ja, wie wenn man über den Mobile Carrier geht. Dabei gibt es massive Unterschiede zwischen 2G, also zum Beispiel also dem GPS und dem UMTS und LTE, wie gesagt. Wenn man ein Telefon hat, ich weiß beim Xperia S leider nicht ganz genau, ob das so möglich ist, müsste allerdings gehen über die Einstellungen, dass man eben auswählt, dass man nur 2G-Netzwerke haben möchte. Ja, dann kriegt man wesentlich bessere Akkulaufzeiten. Das merkt man richtig. Also das Doppelte kann man da erwarten von dem, mindestens das Doppelte kann man da erwarten von dem, was man kriegt, wenn UMTS eingeschaltet ist, also 3G. Und das ist natürlich nicht immer eine Lösung, weil klar, wenn man Datendurchsatz braucht, haben möchte, dann muss man natürlich was dagegen tun. Und eben dann wieder UMTS anschalten. Das Hin- und Herschalten, das dauert immer ein bisschen, bis das sich dann wieder eingebucht hat in die Netze. Also das ist nicht ganz so optimal. Ja. Das mit dem Akku auswechseln, zweiter Akku, klar, geht ja nicht, weil man das eben da bei dem Gerät nicht machen kann. Ich habe für solche Fälle einen kleinen Akku, also externen Akku, den ich mir bestellt habe. Ich sage es einfach mal über Amazon. Das Ding nennt sich PowerGen. Ja. Das ist ganz ordentlich. Das hat 5200 oder 5600 Milliampere, 5200 Milliampere, genau. Das reicht dann zum Beispiel, um ein normales Handy zweimal zu laden, ja, unterwegs. Das schließt man dann einfach an über USB-Kabel und dann fängt das Teil auch an schon an zu laden und dann kann man eben damit seinen internen Akku wieder aufladen und weiter benutzen. Man kann das auch einfach dran lassen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo beispielsweise wandern gehen, zum Beispiel ich beim Geocachen schließe das dann an, lasse das Handy und das Teil im Rucksack und da wird es permanent geladen, ohne dass der interne Akku groß gebraucht wird. Dann habe ich auch immer Saft vorhanden im Gerät. Also das ist also mit diesen externen Akkus zwar nicht unbedingt handlich, aber halt die einzige Lösung, wie du mehr Akkulaufzeit bekommen kannst, ohne dass du dieses 3G ausschaltest. Ja, also noch vielleicht noch ein Tipp, also Bluetooth, wenn du es nicht brauchst, bitte ausschalten, das braucht ein bisschen Saft, ja. WLAN ausschalten unterwegs bringt so gut wie gar nichts, dann brauchst du dir also keine Gedanken zu machen, brauchst also die Komfortfunktion nicht zu verzichten. Genau wie das GPS-Polling, auch das kann anbleiben, das verbraucht ebenfalls extrem wenig Speicher, weil im Standby-Betrieb, also das heißt, wenn das Display aus ist, braucht eben GPS nur alle paar Minuten eine Verbindung, fragt kurz ab, speichert die Daten zwischen und fertig. Ja, also hier, das war's dann eigentlich schon bei der Community-Sache. Und dann komme ich zur App der Woche. Ja, und das ist bei mir Pocket Cast diesmal. Ja, ich habe tatsächlich mal einen anderen Podcast-Manager ausprobiert, außer als Beyond Pod. Und siehe da, ein faszinierendes Programmchen. Optik hin, Optik her, das ist wieder eine Geschmackssache wie immer. Funktionsmäßig ist es allerdings sehr, sehr gut, aus dem einfachen Grund, weil ein Syncing möglich ist. Ja. Wenn man mehrere Geräte hat, hat man das Problem, dass wenn man so zum Beispiel auf dem Handy das Teil angefangen hat anzuhören und will dann auf dem Tablet weitermachen, daheim dann ja, muss man die Stelle suchen und so weiter und so weiter. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen gibt es diese Sync-Funktion. Erstmal alle Podcasts, die man abonniert hat, werden gesynkt. Zweitens alle Positionen werden gesynkt, wo man gerade ist beim Podcast hören, so dass man einfach das andere Gerät krapschen kann, ja. Und Pocket Cast starten und genau von der Stelle weiterhören, auf der man zum Beispiel beim Handy aufgehört hat. Faszinierende Geschichte. Des Weiteren sind noch vorhanden eine Smart Playlist und das finde ich auch sehr, sehr gut. Die Smart Playlist, da kann man zum Beispiel einstellen, sagen wir mal, alle ungehörten und bereiten zum Download bereiten neuen Folgen, ja, von oder die nur Audio beinhalten. Also die Videopodcasts kann man damit auch machen, zum Beispiel außen vor lassen, so dass man sich mit der Playlist einfach die ungehörten Audio-Feeds direkt in einer Playlist bereits anzeigen lassen kann. Und ja, was ist noch dabei? Auto-Clean-up. Das heißt, man kann zum Beispiel einstellen, dass die Episode, wenn man sie fertig angehört hat, automatisch gelöscht wird. Sleep-Timer, wenn man sich, wenn man sich hier beim Einschlafen Podcasts anhören will, weiß ich gar nicht, was soll man das machen? Nein, das machen wir nicht. Und etliches mehr an Funktionen. Man kann sogar einstellen, wie viel er überspringen soll, wenn man eben diesen Skip-Button drückt. Ja, das heißt 30 Sekunden, 1 Minute, 5 Minuten, ja, so dass man eben dann schneller durch den Podcast gehen kann. Auch schön für MP3-Files, leider nur, dass man sich Podcasts auch in höherer Geschwindigkeit anhören kann. Auf meine Nachfrage bei Pocket Casts, übrigens bei einem sehr freundlicher Entwickler, muss man schon sagen. Die haben mir dann bestätigt vor dem Kauf auch, dass auch Ogg Vorbis verfügbar ist. Das heißt, hier für den Uncast kann man auch Pocket Casts wunderbar nehmen. Das ist mal manchmal ein Problem. Und von daher sind die Grundanforderungen bei mir auf jeden Fall gegeben, ja, für App der Woche. Ansonsten muss man den Uncast da über die URL momentan noch direkt eintragen. Ich habe zwar schon mit den Entwicklern gesprochen, das wird geändert, dass es auch in das Verzeichnis dort reinkommt, der Uncast. Aber momentan ist es noch nicht drin. Da ist der alte MP3-Feed drin und der ist ja nicht zu empfehlen, wie ihr wisst. Und deswegen könnt ihr den regulären Uncast-Feed per URL direkt eintragen in dem Discover-Bereich. Also einfach auf Discover gehen, oben die komplette URL von dem Feed reinschreiben und dann kann man das abonnieren und ihr habt es dann drin. So sieht das aus. Und noch eine kleine Sache für das Podcast natürlich, der Pocketcast natürlich, der Preis. Das ist keine kostenlose App. Die kostet zurzeit umgerechnet, ich glaube, 3,15 €, 3,13 €, gut. Und da muss ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, der Preis. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Die Entwickler scheinen da auch ein bisschen großzügig zu sein. Wenn ihr vorher anfragt, dürfte es kein Problem sein, dass ihr auch nach den 15 Minuten die App nochmal zurückgeben könnt, wenn ihr das für nicht gut empfindet. Mir hat man jedenfalls das Angebot gleich gemacht, weil ich eben skeptisch war, ob die Ogg-Vorbis-Podcasts, die ich so höre, eben da funktionieren. Und da hat man mir also auch zugesagt per Mail, dass ich da auch danach, nach den 15 Minuten noch mich mit denen dann in Verbindung setzen kann und die veranlassen dann die Stornierung beziehungsweise die Rücküberweisung selbst bei der Firma. Deswegen auch da ein Plus an Service. Probiert's aus. Ich finde, es ist schon sehr gut. Also ich finde es eine der besten Podcast-Apps, die es für Android gibt und freut euch, dieser Android-Entwickler hat auch Android direkt unterstützt und hat es sogar direkt gesagt, dass er zuerst mal die Pocket Cast App auf Android veröffentlicht hat, bewusst und dass dann erst später dann iOS dran ist. Ist doch mal was, geht doch auch anders drum, oder? Haha! Ja, und das war's dann wieder beim Uncast. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diese Seitenhiebe heute mal, ja, aber das musste einfach sein, weil, ja, Auge um Auge, klar, muss sein. Ich sage euch, wie man hier mich erreichen kann für Kritik oder eigene Beiträge etc. Das könnt ihr machen auf Google Plus Uncast. Bitte, bitte, bitte nicht mehr über Facebook gehen, ja, ich gucke bei Facebook nicht mehr rein. Großartig, ja, das ist also nur Zufall, wenn ich da was finde. Auf Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben, dann die Uncast Community auswählen, da findet ihr ja dann alles, alle Diskussionen und so. Und da könnt ihr mich dann auch am besten erreichen und auch in der Community hier Diskussionen führen. Ich sehe, dass die Community mittlerweile sehr schnell ist, manchmal beim Helfen von Problemen und dass ich da oftmals gar nichts mehr zu sagen brauche. Wahnsinn. Vielen Dank übrigens an alle, die da aktiv mitmachen. Das ist der Grundbaustein. Und wenn ihr ansonsten was etwas Persönliches habt oder mir gleich ganze Artikel schicken wollt, ja, aufgesprochen, Audio-Files, die ich hier einbinden soll, nur her damit, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com, dabei immer auf die Mehrzahl 18thenetcasts.com mit S hinten dran. Und damit bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steil. Bis nächste Woche. Tschüss.